Die Kaoboridae stößt bei Eintritt ihres Todes mit letzter Leibeskraft einen Schrei aus, der Artgenossen vor Scheuchen und damit vor der Gefahr, die das eigene Leben beendet hat, schützen soll.